Kapitel 34. »Komm, Tausendfüßler, beiß die erste Schnur durch«, befahl James. Tausendfüßler nahmen eine Seidenschnur zwischen die Zähne und biss sie durch. Wieder löste sich eine Möwe aus dem Schwarm und flog davon, aber diesmal baumelte kein wütender Wolkenmann an ihrer Schnur. »Beiß noch eine durch«, sagte James. Tausendfüßler gehorchte. »Warum sinken wir nicht? Wir sinken ja.« »Nein, tun wir nicht. Vergesst nicht, dass der Pfirsich jetzt viel leichter ist als beim Start«, sagte James. »Er hat schrecklich viel Saft verloren, nachdem die Hagelkörner so viele Löcher hineingeschlagen haben. Schneide noch zwei Möwen ab, Tausendfüßler.« »Aha, jetzt merkt man's schon. Jetzt geht's wirklich runter. Genau richtig. Beiß keine Schnüre mehr durch, Tausendfüßler, sonst fallen wir zu schnell hinunter.« »Immer schön langsam«, sagte James. Langsam verlor der Riesenpfirsich an Höhe und die Häuser und Straßen unten rückten immer näher. »Meinst du, unser Foto kommt in die Zeitung, wenn wir notlanden?« fragte Marienkäferchen. »Lieber Himmel, ich habe vergessen, meine Stiefel anzuwichsen«, sagte Tausendfüßler. »Ihr müsst mir alle helfen, so kann ich doch nicht.« »Herrje, nochmal«, rief Regenwurm, »lass uns doch mal in deinen dämlichen...« Er kam nicht mehr dazu, den Satz auszusprechen, denn plötzlich, hui, schoss aus einer Wolke ein viermotoriges Flugzeug heran und fegte kaum 7 Meter über ihren Köpfen dahin. Das war nur die Maschine, die jeden Morgen um diese Zeit von Chicago kommt, in New York landete. Aber diesmal schnitt sie mit ihren Tragflächen sämtliche Seidenschnüre auf einmal durch. Die Möwen stiegen auf. Nichts hielt den Riesen für sich mehr in der Luft. Und er stürzte wie ein Bleiklumpen ab. »Hilfe«, schrie Tausendfüßler. »Rette uns«, schrie Spinne. »Wir sind verloren«, sagte Marienkäferchen. »Das ist das Ende«, ächzte Grashüpfer. »James, tu etwas«, schrie Regenwurm. »Schnell!« »Ich kann nicht«, schrie James. »Es tut mir leid. Macht alle die Augen zu. Wir haben es gleich überstanden. Lebt wohl.« Plopp. Das Mikrofon umgefallen.